Ich mach's auch ohne Gummi. Gummi. Gummi. Ohne Gummi. Und ich denke. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Und daher ein bisschen peinlich. Ja, das stimmt. Gut ausgebildete Uhr. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Ich mach's auch ohne Gummi Podcast. Gleich zu Anfang möchte ich eine Neuigkeit mitteilen, die viele begeistern wird, manche anderen aber wahrscheinlich egal ist. Und zwar kann man mich jetzt per Telefon erreichen, das heißt anrufen, Fragen stellen, Kritik äußern, was auch immer, oder einfach nur reden. Erreichen kannst du mich unter der Telefonnummer 0251 5799 668. Wenn du Glück hast, erreichst du mich da persönlich. Und wer darauf keinen Bock hat, der spricht einfach auf den Anrufbeantworter. So, dann wollen wir noch mal kurz erklären, wie man mich erreichen kann. Und zwar unter der E-Mail-Adresse podcast@ichmachsauchohnegummi.com oder bei Facebook www.facebook.com/ichmachsauchohnegummi oder man nimmt das Kontaktformular auf meiner Internetseite www.ichmachsauchohnegummi.com und auch an die Leute, die das nicht schreiben können. Denn ich habe auf der Internetseite, also in der Statistik gelesen, dass viele meine Internetseite suchen, indem sie schreiben ohne Gummi. Ich finde es interessant, wenn man das eintippt, was man da so findet. Sollte mal jeder ausprobieren. Also ich mach's auch ohne Gummi.com. Und das hat nichts mit dem anderen zu tun, was man da sonst so sieht. Bei Google. Also, dann wäre da noch Twitter. Und zwar bei Twitter kannst du mich unter dem Namen ohne Gummi erreichen. Und wer schon bei Twitter ist, nimmt einfach ein Ad davor. Und dann findet man mich. So, bevor ich jetzt die Geschichte vorlese, kommt ein kleines Special. Und zwar war jemand so nett und hat mir etwas vorgelesen, etwas Selbstgeschriebenes. Und das wollen wir uns doch einfach mal anhören. Einmal noch deine Stimme hören, deine Berührung spüren, das Leuchten in deinen Augen sehen, eins mit dir sein, deine Lippen genießen, Begehren spüren. Einmal noch, bevor ich erfriere. Ja, das hörte sich doch schon mal ganz gut an. Und ich hoffe, das wird jetzt öfter vorkommen, denn das ist ja eigentlich ganz lustig. Ihr könnt auch, ich sage immer ihr, aber du hörst den wahrscheinlich alleine, den Podcast. Du kannst auch gerne auf den Anrufbeantworter unter der Nummer 0251 5799 668 eine Geschichte vorlesen. Die kommt dann 1:1, nicht ganz, aber 1:1, 1:2 vielleicht. Kommt sie dann auch in den Podcast, wenn du das möchtest. So, dann wollen wir mal die Geschichte vorlesen. Und zwar geht die Geschichte heute um eine... Weiß ich auch nicht. Musste zuhören. Glaube ich, ja. Also, ich lese jetzt mal die Geschichte vor. So, los geht's. Die Arme ausbreiten und ins Nichts fallen. Einfach so. ohne Zögern, ohne jemandem die Chance zu geben, nach oben zu schauen und mich zu erblicken. Ich schlinge die hellblaue Decke um meinen bloßen Körper. Meine Füße werden langsam taub auf den kalten Fliesen. Ich sehe hinaus aus dem riesigen Panoramafenster, spähe hinaus auf die Straße, wo unzählige Menschen geschäftig herumirren und alle paar Sekunden ein Auto hupt. Das Fenster ist groß genug, um erhobenen Hauptes hindurchzuschreiten. Wenn ich es geschickt anstelle und mich weit genug abstoßen würde, dann würde ich mitten auf der Straße landen. Ich hätte nicht die geringste Chance, das zu überleben. Ich lächle meinem verschwommenen Spiegelbild traurig zu. Als ob ich das jemals tun würde. Tun könnte. Mal ehrlich, wann habe ich je das getan, was ich wollte? Und zwar ich, nicht irgendjemand anders. Draußen im Park auf der anderen Seite der breiten Straße blühen schon die ersten Bäume und Sträucher farbenfroh auf. Ein paar Kinder rennen lachend dazwischen herum und rufen sich ab und zu etwas über den Straßenlärm hinüber zu. Ich lehne die Stirn gegen die von der Sonne gewärmte Scheibe. Ich werde mich niemals dazu durchringen, oder? Es werden immer irgendwelche Kinder da sein, die mein Blut würden spritzen sehen, wenn mein Körper auf dem Asphalt aufschlägt und vom nächsten Auto mitgerissen wird. Andererseits, was würde es mich dann noch kümmern? Die Kinder laufen händchenhaltend aus dem Park hinaus und verschwinden aus meinem Blickfeld. Beinahe geräuschlos öffne ich das Fenster und trete hinaus. Der winzige Balkon misst vielleicht einen Quadratmeter. Das Geländer reicht mir gerade bis zu den Knien. Als Außenbereich für gemütliche Kaffeetrinken ist der Balkon jedenfalls nicht geeignet, eher für Raucherpausen. Schade, dass ich nicht Raucherin bin. Meine Füße sind mittlerweile wahrscheinlich blau, doch ich sehe nicht hinab, um nachzusehen. Prüfend verhake ich meine Zehen im Geländer und lehne mich vor. Schon bleiben einige Passanten stehen und mustern mich, bereit ihr Handy zu zücken, sobald ich ihnen auch nur im mindestens suizidgefährdet vorkomme. Rasch ziehe ich mich in die Wohnung zurück, schlurfe in mein Schlafzimmer und ziehe mir ein Kleid über, nicht ohne im Vorbeigehen über Eriks Urne zu streichen, die ich vor jedem anderen zum Schmuckdöschen erkläre. Ich drehe mich um zum Bett, in dem irgendein halb besoffener Mann liegt und schnarcht. Ach ja, ich erinnere mich. John. Mit spitzen Fingern hebe ich seine Jeans auf und fische die Brieftasche heraus. Immerhin, 2 Kreditkarten, ein wenig Bargeld und ein Gutschein für einen Kaffee. Das Mindeste für das, was er gestern von mir verlangt hat. Ich bin keine Prostituierte, nein, so kann man es wirklich nicht nennen. Die Männer wissen schließlich nicht, dass sie mich bezahlen. Aber ein Dieb? Nein, auch das nicht. Sie kriegen ja, was sie wollen. Und hätten dafür sicher auch freiwillig etwas hingeblättert. Natürlich bis auf die, die vorher einschlafen. Ich reibe mir verschlafen übers Gesicht und ziehe John angewidert die Decke bis unters Kinn, bevor ich in die Küche gehe und mir ein Glas Wasser einschenke. Ich sehe die Post auf dem Küchentisch durch. Enttäuschend. Rechnungen und Absagen von überall, wo ich meine Bewerbung in den letzten Wochen hingeschickt habe. Aber irgendwie verstehe ich das. Ich als Arbeitgeber würde auch keine nehmen, die den Hauptschulabschluss mit Not erreicht hat und dann jahrelang Lücken in ihrem kargen Lebenslauf aufweist. Die Briefe wandern in den überfüllten Papiermüll. Wie gern hätte ich wenigstens Kontakt zu meiner Schwester, doch ich besitze weder einen Telefonanschluss noch ihre Nummer. Ich stehe auf und gehe zurück zum Fenster, öffne es erneut und lasse mir von der frischen Luft die Tränen trocknen. Wie aus der Ferne höre ich, wie John mit einem lautstarken Gähnen erwacht und kurz darauf das Glas aus meiner Hand fällt. Ich löse die Decke von meinen Schultern und sehe unbeteiligt zu, wie sie das Wasser auf dem Boden einsaugt. In einer fließenden Bewegung hechte ich hinaus ins Freie, stoße mich auf dem Balkon ab und nochmals auf dem Geländer, breite die Arme aus und stürze in die Tiefe. Wie im Rausch vernehme ich die Schreie der Passanten, das Quietschen der Autoreifen und den Hauch einer Feder in meiner Hand, als ich an einer daherfliegenden Taube vorbeifalle. Und mein wohl letzter Gedanke gehört nicht etwa meiner Schwester, meiner Mutter meinem Vater Erik, John oder einem der anderen unzähligen Männer. Nein, er gehört einzig und allein diesem Vogel, diesem Federschlag. Und ich wünsche mir, ich hätte Flügel und könnte über die Bäume des Parks dahin gleiten. Doch wann habe ich schon jemals getan, was ich wollte? So, eine sehr tolle Geschichte. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen meckern. Und zwar ist mir in der letzten Zeit aufgefallen, dass es immer mehr Eltern gibt, die ihre Kinder einfach abschieben. Bedeutet, vielleicht weil ich einen Termin habe, wo ich die Kinder nicht mit hinnehmen möchte, oder weil ich allein sein möchte, weil ich vielleicht mit meinem neuen Partner oder mit meinem Partner allein sein möchte, werden meine Kinder abgeschoben. Und zwar zu einer Freundin, zu einem Freund. Da frage ich mich immer, warum hast du Kinder? Es ist das Lächeln am frühen Morgen, am Nachmittag oder am Abend? Oder warum? Und wenn ich dann noch mitkriege, dass es viele Eltern gibt, die ihrem Kind nach stundenlangem Nörgeln, und Kinder können das wirklich stundenlang, wenn nicht sogar tagelang, genau das geben, was sie wollen, nur damit die Eltern Ruhe haben, kriege ich einen Hals, der so breit ist wie der Arsch meiner Mutter. Dann geht es da um Sachen wie Mama, Papa, Oma, Opa, nein. Mama, Papa, ich möchte was Süßes. Die meisten Eltern sagen, du kriegst jetzt nichts Süßes. Du hattest schon Süßes. Ess dir einen Apfel. Mach dir ein Brot. Gleich gibt's Essen, was es da alles so gibt. Aber die Kinder möchten trotzdem was Süßes, egal was es gleich gibt. Es kann gleich das Lieblingsessen geben, das ist egal, die möchten was Süßes. Und nerven dann natürlich auch die ganze Zeit. Mama, bitte, was Süßes. Mama, ich möchte das Bonbon. Mama, ich möchte den Lolli. Und wenn die Eltern oder Mama, Papa, wenn die in dieser Zeit gerade irgendwas zu tun haben, am Computer sitzen, arbeiten, was schreiben, Haushalt machen, was auch immer, dann nervt das natürlich. Beim ersten Mal noch nicht. Da sagt das eine Elternteil dann noch, nein, kriegst du jetzt nicht, kriegst, nimm den Apfel, bla bla. Aber wenn das Kind dann damit nicht aufhört und das Elternteil dann weitermachen möchte, dann nervt das irgendwann tierisch. Ich weiß das. Dann gibt man als Elternteil irgendwann auf und sagt, ja, nimm dir das Süße oder den Lolli, was auch immer, aber nur den einen oder nur das eine. Ja, und die Kinder merken sich das dann und kommen mit allem anderen Zeugs. Krasseste Beispiel, was ich in der letzten Zeit mitgekriegt habe, ist, dass ein Kind, und ich nenne keine Namen, keine Angst, dass das Kind Kaffee möchte, weil ja die Mama und der Papa auch Kaffee trinken. Gleiche ist Cola. Dann kommen solche Sachen wie, Mama, ich möchte auch Kaffee. Und natürlich, wenn es ein Kind ist, also für mich ist ein Kind alles so über gerade geboren. Nein, also jetzt so ein Einjähriges wird nicht sagen können, ich möchte einen Kaffee. Aber wenn da so ein dreijähriges Kind ankommt und sagt, ich möchte Kaffee, ist man natürlich als Elternteil, denkt man sich, what? Du willst Kaffee? Wie kommst du denn auf sowas? Du kriegst keinen Kaffee, du kannst hier Wasser trinken oder einen Fruchtsaft. Wobei ich mich nicht darüber auslassen möchte, wie viel Zucker in so einem Fruchtsaft ist. und dass der viel schlimmer ist als eine Cola, aber dann nervt das Kind. Ich möchte Kaffee, ich möchte Kaffee, ich möchte Kaffee. Und wer jetzt ganz oft hintereinander Kaffee sagt und nicht lacht, egal, dann steht das Kind da. Ich möchte Kaffee, ich möchte Kaffee. Und irgendwann geben die Eltern dann auf und geben dem Kind Kaffee. Schon allein der Gedanke, dass mein kleines Kind Kaffee trinkt, wahrscheinlich noch so ein Espresso, wird mir irgendwie übel bei. So, und dann kriegt das Kind Kaffee und trinkt sich dann jedes Mal, wenn die Eltern Kaffee trinken, auch einen Kaffee. Und dann gehen die Probleme los. Woran die Eltern nämlich nicht denken, das Kind kriegt alles das, was es will. Und das lernt es sofort. Es ist ja nicht so, dass das Kind dann da sitzt und sagt, ah, ich habe einmal Kaffee gekriegt, das reicht mir, möchte ich nie wieder und das benutze ich auch jetzt nicht für andere Sachen. Nein, wenn ich nächstes Mal ein Bonbon möchte und Mama sagt das erste Mal nein, dann höre ich natürlich auf. Nein, das Kind lernt, ich muss nur lange noch nörgeln, dann bekomme ich, was ich will. Und Kinder erkennen die Situation ganz schnell, wenn die Eltern gestresst und genervt sind und ihre Dinge durchziehen möchten und nutzen das auch aus. Kinder sind so ganz kleine, fiese Dinger. Und wer jetzt hier zuhört und selbst Kinder hat, wird mir da nicht widersprechen. Aber Kinder, muss man so verstehen, werden nur so, wie die Eltern das möchten. Das bedeutet, das ist wie, wie heißen die Typen, die aus dem Baum stammen, was Schönes schnitzen? Auf jeden Fall ist das Kind, nehmen wir ein Steinmetz. Macht ein Steinmetz nur Grabsteine? Ich weiß es nicht. So ein Bildhauer, so heißen die, glaube ich. So ein Bildhauer, der da einfach nur so einen Stein vor sich hatte. Der hat da so einen Stein vor sich, sieht in seinem inneren Auge eine Skulptur. Jetzt klöppelt der da aus dem Stein die Skulptur, die er im Kopf hat, raus. Und genau so ist das mit Kindern. Kinder sind der Stein. Da ist nichts, wenn sie geboren werden. Und wir Eltern, du Eltern, Teil, bist der Bildhauer und machst aus dem Stein, aus dem Kind, das, was es werden soll. Du gibst ihm Konturen, du gibst ihm alles mit auf den Weg. Und wenn du jetzt anfängst, deinem Kind immer das zu geben, was es will, dann hast du später mehr Probleme mit dem Kind als ohne. Obwohl das auch blöd gesagt ist, aber man kann den Kindern nicht den ganzen Tag geben, was sie wollen. Und wenn man genervt ist, dann erst recht nicht. Eher, wenn man nicht genervt ist, dann kann man den Kindern geben, was sie wollen. Viel eher. Wenn man genervt ist, aber nicht. Und dieses ganze, ach komm, lass mich in Ruhe, nimm einfach oder mach, was du willst, damit ich hier machen kann, was ich will, ist Kacke. Denn schlimmer wird es dann noch, wenn man nicht genervt ist und das Kind hat das, aber diese Situation nicht so einschätzen können. Und dann kommt das Kind und sagt, Mama, ich möchte einen Apfel. Und die Mutter dann sagt, nein, hör bloß auf, nicht schon wieder dieses gesunde Zeugs. Dann, und man ist nicht als Elternteil irgendwie gerade beschäftigt mit irgendwas. Dann hat das Kind, versteht das dann nicht, wenn es weiter nörgelt. Weil es kommt ja dann wieder, oh, ich möchte gern doch einen Apfel. Und immer dieses Nein dann, und dann steht das Kind da und denkt sich, hä? Letztes Mal habe ich 10 Minuten genervt und ich habe es gekriegt. Und dann habe ich gekriegt, was ich wollte. Jetzt mache ich das schon 2 Stunden und kriege nichts. Warum nicht? Hilfe, die Mama beschäftigt sich mit mir. Nee, da mache ich was falsch. Dann ist das Kind verwirrt und es wird noch schlimmer. Und lernen tut das Kind dabei gar nichts. Deswegen möchte ich jedem raten, der jetzt gerade ein Kind macht. Ich habe gehört, es soll Leute geben, die einen Podcast hören, wenn sie gerade dabei sind. Dann jetzt noch weiterhin viel Erfolg. Und wenn du nicht eins machst, sondern gerade da sitzt und denkst, ich könnte ja, oder deine Frau, Freundin, Freund ist kacke, ne? Ist gerade dabei, eins zu bekommen. Oder kurz davor, oder mittendrin. Oder kurz danach. Gib dem Kind, was du möchtest. Aber gib dem Kind nicht, was es will. Nicht in solchen Situationen und auch schon gar nicht mit solchen Sachen. Und dazu fällt mir noch das Zweite ein. Diese Leute, diese Eltern, die den Kindern in solchen Momenten geben, was sie wollen, um ihre Ruhe zu haben, wozu haben die denn Kinder gekriegt? Um Ruhe zu haben? Dann hätten sie doch keine kriegen brauchen. Ich habe doch nicht Kinder, damit ich Ruhe habe. Jeder normal denkende Mensch, außer hier diese mitten im Leben, ich bin gerade 14 und schon 12 Kinder, kann sich doch wohl denken, dass man, wenn man ein Kind hat, keine Ruhe mehr hat. Also wenn du gerade 18 bist, von zu Hause ausgezogen bist und dann denkst, oh, mit der Alten mache ich ein Kind, super, dann ist vorbei mit Party. Dann musst du dich um das Kind kümmern und nicht weiterhin Party machen und Kind abschieben. Das gibt's nicht. Das ist meine Meinung darüber. So, jetzt haben wir so viel gequatscht. Jetzt wollen wir noch die E-Mail vorlesen. Und zwar, die E-Mail ist heute von Tatjana. Und ich guck mal gerade, wo sie herkommt. Nö, steht da nicht drauf. Also, ich denke mal auch irgendwo wieder aus Schwarzrussland, nee, wie heißt das, Weißrussland oder Ukraine, da ist ja gerade viel los, die wollen, naja. So, aber ist auch egal, wo sie herkommt. Dann lesen wir mal vor. Hallo, wurde ich mag, Sie zu treffen, wenn du nichts dagegen hast. Mein Name ist Tatjana. Ich eine ernsthafte Beziehung und wahre Liebe zu suchen. Ich bin müde, allein zu sein. Wenn Sie zu müde, allein zu sein, könnten wir beginnen unsere Bekanntschaft. Oder rausgehen, oder was? Da musst du nicht alleine sein. Ich schicke Ihnen mein Bild. Ich hoffe, dass Sie froh zu erhalten. Wenn ihr die sehen könntet, nicht. Erzählen Sie mir mehr über sich selbst. Was ist Ihr Name? Wo wohnst du? Also total NSA. Hat nicht funktioniert. Ich 31 Jahre alt. Meine Höhe 170 cm. Träume ich von einer großen wahren Liebe und einer Ehe? Eine Ehe gleich. Tja. Ich lese nicht weiter vor, die wilde Ehe. Hilfe. Ich denke, dass dies das Wichtigste im Leben ist. Was? Die große wahre Liebe und eine Ehe. Naja. Wenn Sie in meinem Schreiben interessiert sind, können Sie schreiben mir zurück. Und ich freue mich, Ihnen sagen mehr über mich. Ich warte auf deine Antwort warten. Tatjana. Übrigens mit Y. Eine Hammerfrau, glaube ich. So, haben wir das auch durch. Die war heute nicht ganz so toll, die Tatjana. Aber nächstes Mal wird sie besser, glaube ich. Dann heißt sie wahrscheinlich Zuleika. Keine Ahnung. So, jetzt noch eine Frage, die mich erreicht hat, die ich beantworten möchte. Und zwar lautet diese Frage: Müssen Frauen auch mal kacken? Und wenn ja, wie machen sie das? Wie es unschwer zu erkennen ist, wurde diese Frage von einem Herren gestellt. Wahrscheinlich 12 und oder 72. Man weiß das ja nicht so genau. Auf jeden Fall, ich nenne ihn hier mal anonym. Und zwar erkläre ich dir das lieber anonym. Müssen Frauen kacken und wenn ja, wie machen sie das? Hör mir genau zu und verinnerliche das. Es ist immer so, das kannst du mir glauben. Und zwar, die strahlende Sonne taucht eine weite grüne Wiese und den wolkenlosen Himmel in gleißendes Licht. Schafe grasen friedlich und hier und dort stehen ein paar Büsche und Blumen. Dann fällt aus dem Himmel ein kleiner Tropfen in den Teich und endlich erschallt ein sanftes Pling. Die ganze Welt erstrahlt sogleich in engelsgleichem Licht und es duftet nach frischem Flieder. Lieber Anonym, genau so läuft das bei den Mädels. Das ist nicht so wie bei uns Männern. Hinsetzen, Wurst, drücken, fertig, aus, Ende. Nein, da riecht immer nach Flieder, kannst du mir glauben. So, das war's dann auch schon wieder mit dem dritten Podcast. Etwas kurz, wie ich finde. Aber das ändert sich vielleicht noch. Man weiß es nicht, man munkelt nur. So, noch was Kurzes zu den Interviews, die ich mal angedroht habe. Ich weiß nicht, ob das noch im Februar was wird. Also jetzt. Weil das wäre ja schon in 14 Tagen. Das funktioniert auf keinen Fall. Aber ich kann fast versprechen, dass spätestens im April ein Interview gesendet wird. Und da möchte ich euch bitten, schickt mir bitte Fragen zu folgenden Themen. Das erste oder zweite Interview, also eins der beiden Interviews, die ich führen werde, ist einmal mit einem Burger King-Mitarbeiter. Heißt, ihr könnt Fragen stellen, wie ist es bei Burger King? Kann ich da anfangen? Ist das Arbeitsklima toll? Werden die Leute da gut behandelt? Ist in dem Burger wirklich Fleisch drin? Ist die Tomate auch wirklich Tomate? Oder die Zwiebelringe, die drauf sind, warum schmeckt das wie Pappe? All solche Sachen. Und es ist nicht irgendein Burger King-Mitarbeiter, sondern ein besonderer Burger King-Mitarbeiter. Deswegen könnt ihr vielleicht auch interne Fragen stellen. Also das, was ihr, wie viel verdient ein Burger King-Restaurant pro Woche? Sowas in der Richtung. Und die zweite Interview ist jetzt falsch. Also und das zweite Interview soll das Thema Pro-Gamer bzw. Gamer, Ego-Shooter, schieß mich tot, ein Gamer-Interview halt sein. Und da könnt ihr Fragen stellen wie, welche Spiele spielt man als Gamer? Was braucht man für Ausrüstung? Wie lange spielt man? Lohnt es sich, professionell zu spielen? Was verdient man, wenn man was verdient? Macht man das nur zum Ausgleich? Ist das Hobby? Und was sind so für... Ja, wie verhalten sich Gamer? Gibt es auch den guten Gamer? All solche Fragen, die könnt ihr mir stellen. Die stelle ich dann und ihr kriegt sie beantwortet. Und dazu sage ich euch nochmal kurz, wie ihr mich erreichen könnt. einmal per E-Mail unter podcast@ichmachsauchohnegummi.com. Über Facebook www.facebook.com/, also das ist Shift 7 bei Windows-PCs. Ich mach's auch ohne Gummi. Oder bei Twitter @ohnegummi. Oder über das Kontaktformular bei www.ichmachsauchohnegummi.com. Oder jetzt kommt das Spannendste per Telefon. 0251 5799 668. Der Anruf ist für Leute mit Flatrate kostenlos, für andere, ich weiß ja nicht mehr, ob es das noch gibt, ohne Festnetz-Flatrate. Ich glaube, sowas gibt es nur noch bei uns früher in den 80er Jahren. Ja, und dann könnt ihr die Fragen stellen zu den Interviews. Also nicht zu den Interviews Fragen stellen, sondern Fragen für die Interviews stellen. Ich werde das auch nochmal auf Facebook posten, auf Twitter, auf Twitter. Ja, das war's dann auch schon wieder. Und ich hoffe, ich bin nicht ganz so sehr am Nerven gewesen. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal und wünsche dir tolle 2 Wochen. Ciao!